Der Pensionierte. Fragment eines Kriminalromans von Friedrich Dürrenmatt. Als Hörspiel bearbeitet und mit einem Schluss versehen von Urs Widmer. Musik Peter Zwetkow, Regie Urs Widmer. Ich heiße Claire. Ich bin die, was eigentlich? Die Freundin von Höchstädtler. Von Gottlieb Höchstädtler. Ich war die Freundin. Es waren die schönsten 10 Jahre meines Lebens. 10 wunderbare Jahre. Tag für Tag. Nur die paar Menschen sind zur Beerdigung gekommen. Kein einziger Kollege von früher. Doch, dort ist Rüfenacht. Was tut denn der hier? Der hat Höchstädtler doch nie ausstehen können. Ist sein Nachfolger im Amt geworden. Wahrscheinlich dienstlich hier, überwacht ihn noch im Tod. Meine Güte, dort ist Bottiger. Mein alter Arbeitgeber. Ich habe ein paar Jahre lang im Cheval Blanc serviert. Dort habe ich übrigens auch Höchstädtler wieder getroffen. Ich meine, als wir ein Paar wurden, ein Liebespaar. Komisches Liebespaar natürlich, er hätte mein Vater sein können. Und ich war ja auch über die erste Unschuld hinaus. Wirklich kennengelernt hatte ich ihn ein paar Jahre früher. Da waren wir noch ganz entschieden auf den entgegengesetzten Seiten des Lebens. Er verhörte mich als zuständiger Kommissär. Er war eben Polizist. Nun ja, und ich war damals noch in meinem ersten Beruf. Bei Schlafdiebstahl nennt man das Delikt, das ich begangen hatte. Ja, es stimmte ja auch. Ich hatte einem Freier die Hosentasche leer geräumt. 500 Franken, nicht die Welt. Höchstädtler behandelte mich schon damals freundlich. Ja, man kann sagen, die erste Nacht dann damals, das war für mich sowas wie ein Dank an einen anständigen Polypen. Und er nahm es wohl als ein unerwartetes Geschenk des Himmels auf seine alten Tage hin. Keiner von uns dachte jedenfalls, dass wir ein wirkliches Paar werden würden. 10 Jahre lang habe ich in seiner Wohnung gelebt. Und jetzt ist er tot. Einfach tot am frühen Morgen. Ohne dass ich etwas geahnt hätte. Er sagte: Ich stehe mal auf, ich fühle mich nicht ganz gut, ging ins Bad und da hörte ich dann dieses seltsame Geräusch. Wie ein Ast, der bricht. Er war gegen die Badewanne gestürzt, atmete noch ein bisschen, aber ich wusste sofort, das war das Ende. Ich schleppte ihn aufs Bett, unwürdig, an den Beinen, aber sei mal würdig in so einer Lage. Ich liebte ihn. Als ich ihn auf dem Bett oben hatte, war er tot. 73 Jahre alt. Ich hätte seine Tochter sein können und war seine Frau. Seine 8. übrigens, Wahnsinn. Er war mit 7 Frauen verheiratet gewesen. Das soll ihm mal einer nachmachen. Er hatte einen Schwur getan, nie mehr zu heiraten. Wir heirateten nicht und wurden glücklich, wie das jüngste Liebespaar. Mein Gott, sehe ich recht? Feller und Keller? Claire, mein tiefst empfundenes Beileid. Scheiße, scheiße. Ich höre, Keller, dass Sie sich nicht verändert haben. Scheiße. Ich lege ihm jeden Monat das neue Reader's Digest hin, aufgeschlagen bei der Rubrik Erweitern Sie Ihren Wortschatz. Nichts zu machen. Ja, Keller, wir wissen Bescheid. Kommt ihr mit ins Restaurant? Ich habe noch keine Tränen, wissen Sie. Aber sie kommen bald und dann möchte ich sie dabei haben. Seine letzten Freunde. Logo, Claire. Logo. Bravo, Keller. Na dann los. Sonst kommt Rüfenacht noch mit. Ja, viel Zeit ist vergangen seit damals. Komm, nimm noch einen Schluck, Höchstädtler. Auf meine Rechnung. Fräulein? Fräulein? Ja? Noch einen halben. Für einen Ellenberger. dass ich das vor meiner Pensionierung noch erleben durfte. Was denn? Deine siebte Scheidung. 7 Mal, das ist doch unfassbar. Und immer der gleiche schlanke Typ. Ja, nur dass mit der Zeit der Altersunterschied immer größer wurde. Danke, Frau. In der Verhandlung sagten die Frauen immer zu mir den gleichen Grund. Du sagst wochenlang kein Wort. Was willst du? Nach dem Dienst brauche ich meine Ruhe. Brauchtest du. Morgen ist dein letzter Tag im Dienst. Ich bin nichts für Frauen. 2 Monate geht's ganz gut. Dann hoffen sie noch 2, 3 Jahre. Ich könnte mich bessern. Tue ich aber nicht. Ich weiß, ich weiß. Ein verdammter Scheißberuf. Ich weiß, weiß ich. Ich war auch gern pensioniert. Mein Beruf. Meinst du, es ist ein Honigschlecken, Kommissär bei der Kriminalpolizei Bern zu sein? Aber ich dachte, du meinst meinen. Weißt du, über einen Angeklagten zu thronen und Recht zu sprechen. Wir haben beide Scheißberuf. Ja, wir sind beide die gleichen himmeltraurigen Figuren. Wir sind beide Vertreter des Gesetzes. Was hat das mit deinen Frauen zu tun? Die nächste heirate ich nicht mehr. Das schwöre ich. Mit der gehe ich nur noch ins Bett. Sie hatten nach dem letzten Halben noch einen allerletzten Halben bestellt. Kenn ich. Ja, ja. Scheiße, scheiße. Dann begleitete Höchstädtler den Präsidenten des Zivilgerichts zum Amtshaus zurück. Es schneite in großen Flocken. Höchstädtler setzte sich hinter das Steuer seines Impala und fuhr los. Toller Wagen, sein Chevy. Wäre ein sauteurer Oldtimer jetzt. Dann fuhr aus der Stadt in Schneetreiben hinein. Aus dem Schneetreiben wurde ein Schneesturm. Die Scheibenwischer vermochten den Schnee kaum noch zu bewältigen. Der Impala geriet ins Rutschen und bald hatte Höchstädtler genug. Er hielt vor dem nächsten Gasthof. Plötzlich wusste er, wo er war und warum er diese Fahrt in den Winter unternommen hatte. Wie geht's, Fräulein Blaser? Nennen Sie mich ruhig so, wie mich alle nennen. Wie geht's, Claire? Es geht mir so, dass es Sie nichts angeht. Der Trottel hat denn so saublöd geparkt, direkt vorm Eingang. Ah, Sie sind's, Herr Kommissar. Guten Abend. Claire arbeitet also bei Ihnen, Herr Bottiger. Hat sie was ausgefressen? Morgen werde ich pensioniert. Ich weiß, dass sie auf den Strich gegangen ist. Jetzt arbeitet sie eben hier. Ein schönes neues Restaurant haben Sie da aufgebaut, Herr Bottiger. Das alte war gut versichert. Zu gut versichert. Es schneit und schneit. Nimmt mich nur Wunder, wie Sie in die Stadt zurückkommen. Was soll das sein? Ein vom Feuer verbogenes Feuerzeug. Ihr Feuerzeug, Herr Bottiger. Es wird einen langen Winter geben, jetzt schon so viel Schnee. Nach dem Brand, Herr Bottiger, untersuchte ich die Brandstätte. Sie erinnern sich sicher. Dabei fand ich dieses Feuerzeug in den Überresten des verbrannten Hauses. Dort, wo die Scheune stand. Ich ließ die Überreste analysieren. Das Heu war mit Benzin übergossen worden. Ihr Wein hier schmeckt mir nicht. Trinken Sie mir hier eine Flasche. Eine Flasche Latour, Claire. Jetzt können Sie sich's ja leisten. Das erste Mal. Das letzte Mal. So. Danke. Zum Wohl. Pauillac, der beste Bordeaux, den es gibt, wenn Sie mich fragen. Wollen wir gehen? Wir? Wohin? Ich bin bereit. Sie können mich abführen. Deshalb sind Sie doch gekommen. Sie haben aus der Feuerbrunst was gemacht. Ein sehr schönes Lokal heute. Gute Küche. Sehr gute Weine, wie dieser... Pauillac. Hm. Ja. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben verhaftet, dass ich, weiß der Teufel, es manchmal als meine moralische Pflicht angesehen habe, jemanden nicht zu verhaften. Die Araber, habe ich mal gehört, verschenken den 10. Teil ihres Einkommens einem Bedürftigeren. Sogar der Bettler gibt dem Bettler. So bewahren sie ihre Würde. Ja, so habe ich auch immer jeden 10. meiner Verbrecher in eine besondere Kasse getan. Meine Ungerechtigkeitskasse. Hier, Herr Bottiger, Ihr Feuerzeug. Werfen Sie es irgendwo in den Wald. Die Expertise ist längst vernichtet. Und geben Sie mir ein Zimmer. Ich möchte nicht mehr Auto fahren bei dem Wetter. Na, am nächsten Morgen jedenfalls fuhr Höchstädtler keineswegs ins Amt, wo er hätte verabschiedet werden sollen mit Pipapo und Reden seines Vorgesetzten, der ihm immer nur Steine in den Weg gelegt hatte, und seines Nachfolgers Rüfenacht, der heftig und erfolgreich gegen ihn intrigiert hatte, um seine Stellung zu kriegen. Höchstädtler hatte die Nase voll. Er wollte die Diensträume nie mehr sehen. Was für ein Saustall war das Amt gewesen. Ja, ja. Na, nicht eigentlich ein Saustall, denn so einer würde herzhaft stinken, sondern eher eine muffig riechende Ansammlung von Koben oder Verschlägen, zwischen denen schneckenartige Lemuren hin und her krochen und überall ihre Schleimspuren hinterließen. Kein ehrliches Wort je, nie ein offener Witz, keine unbedachte Meinung. Genau. Das war der Ort, von dem aus die öffentliche Ordnung überwacht wurde. Die allgemeine Moral. Ha. Stattdessen fuhr er zu euch, zu eurem Autofriedhof im Wald. Ja, scheiße. Er war ziemlich überrascht, als ich gerade zur Tür herauskam. Er hatte nicht geahnt, dass ich bei euch wohnte. Ich bin fürchterlich erschrocken, sage ich Ihnen. Aber ich habe so getan, als erkennte ich ihn nicht. Sehr schlau. Genial. Könnte von mir sein. Guten Morgen, Feller. Wer sind denn Sie? Das wissen Sie ganz genau. Nun ja, es kommt mir so vor, als könnten Sie der Kommissär von der Kantonspolizei sein. Gehen wir hinein. Gehen wir hinein. Claire hält euer Haus gut in Ordnung, sehe ich. Liegt was gegen Sie vor? Nein. Auch wenn. Ich würde Sie trotzdem heiraten. Das würde ich auch tun, an Ihrer Stelle. Kirsch? Ausnahmsweise. Sie sind also meinetwegen gekommen. Heute werde ich pensioniert. Und als Pensionierter muss ich ein Hobby haben. Ein Hobby. Mein Hobby ist, meine unerledigten Fälle zu besuchen. Ich habe gestern damit angefangen. Das würde ich bleiben lassen. Besuchen, nicht erledigen. Ich verschrotte Autos. Legal. Zusammen mit Keller. Wir Kriminalisten befolgen eine bestimmte Regel, die zwar nicht gerade ein Gesetz ist, sondern mehr eine praktische Arbeitshypothese. Das ist mir zu hoch. Nehmen wir an, dass jeder Kriminelle stets mit der gleichen Methode arbeitet. Nehmen wir das mal an. Einen schönen Afghan haben Sie da im Korridor. Im Wohnzimmer liegen zwei Kirman. Und ich wette, dass ich noch weitere Teppiche finden würde. Ein Isafan, ein Bucher. Sie glauben wohl, ich stehle Teppiche? Ich glaube, Sie stehlen Geldschränke. Sehen Sie, Feller, es gibt eine Reihe von Fällen, die wir nie aufgeklärt haben. In Zetzivil wurde aus einer Schokoladenfabrik ein Geldschrank geklaut. In Wiedelsbach aus dem Haus des Gemeindeschreibers, aus der Ersparniskasse in Maidorf, aus dem Büro einer Großsägerei in Rüttlingen. Nun, alles habe ich nicht mehr im Kopf. Was soll das mit meinen Teppichen zu tun haben? Es ist nicht leicht, einen Geldschrank in einem Büro aufzuknacken. Dazu gehören Fachleute. Ich bin kein Fachmann. Eben. Deshalb wählten Sie eine andere Methode. Die wäre? Alle Gebäude, aus denen ein Geldschrank gestohlen wurde, liegen an einer Bahnlinie. Zufall? Ich weiß nicht. Wenn man nachts die Teppiche aus dem Büro des Direktors auf einen Lastwagen ausbreiten und in dem Augenblick, wenn ein Zug vorbeidonnert, den Kassenschrank durchs Fenster oder über den Balkon kippen würde, ginge der Lärm unter. Der Zug ist viel lauter. Dann könnte man den Geldschrank irgendwo in einen Wald oder eine einsame Ebene fahren und ihn öffnen. Beweisen Sie mir mal, dass ich etwas damit zu tun habe. Feller, zu Ihrem Glück kennen Sie die moderne Kriminalistik nicht. Wir können sogar nachweisen, was Keller gesagt hat, als er sah, was in dem Geldschrank drin war. Woher wissen Sie das? Intuition. Seit wann wissen Sie, dass ich die Teppiche habe? Die ersten Einbrüche geschahen vor 4 Jahren. Vor 2 Jahren bin ich einmal hier herumgestrichen. Und da stöberte ich Ihren Autofriedhof auf. Mitten im Wald, was ich reichlich seltsam fand. Als ich 2 Tage später nachts zurückkehrte, sah ich Sie und Keller mit einem Lastwagen davonfahren und habe darauf das Haus durchsucht. Da fielen mir die Teppiche auf. Es waren bedeutend weniger als heute. Und Claire hatten Sie damals auch noch nicht im Haus. In derselben Nacht ist in Koningen eingebrochen worden. In der Mohammedaner-Mission an der Burgdorf-Thunbahn. Ich habe überhaupt nichts gegen Mohammedaner, wenn sie sich anständig benehmen. Der Geldschrank wurde trotzdem gestohlen. Er wurde am Bach zwischen Oberdiesenbach und Kiesen aufgefunden. Wo ist eigentlich Keller? Keller! Besuch! Scheiße, Scheiße. Wen haben wir denn da? Guten Tag, Keller. Der Kommissär weiß alles. Jetzt darfst du es ausnahmsweise mal sagen. Dein Wort. Was für ein Wort? Was wollen Sie von uns, Kommissär? Ich will mit euch einbrechen. Nun, das tat er dann. Diesmal war es eine Garage. In St. Blaise, ja. Wir kletterten von unserem Lastwagen auf den Balkon im 1. Stock hinauf. Keller hat mit seinem Glasschneider die Balkontür aufgeschnitten, obwohl sie offen war. Das konnte ich doch nicht wissen. Etwas peinlich vor dem Kommissär. Sag du nur was. Du hast Schiss gekriegt, nur weil ein Hund gebellt hat. Och, Höchstädtler jedenfalls hatte keine Angst. Er hat Hunde immer gern gehabt. Wir hoben unsere Hebebühne auf den Balkon. Dann breiteten wir die Teppiche auf dem Stroh des Lastwagens aus. Dann hebelten wir den Tresor auf den Balkon hinaus in die Höhe, bis er weit über das Geländer herausragte. Dann warteten wir. Immer diese Warterei beim Einbrechen, furchtbar. Ja. Endlich kam ein Güterzug. Wir ließen den Tresor runterplumpsen und dann nichts wie weg. Höchstädtler strahlte übers ganze Gesicht. Im Wald haben wir den Tresor aufgeschweißt. Ich habe. Er enthielt die Bilanz des vergangenen Jahres, einen Riesenverlust und 25 Franken im Bar. Sie ahnen nicht, Claire, was ich dann gesagt habe. Doch. Höchstädtler hat uns gehörig die Leviten gelesen. Dir, nicht mir. Uns beide. Zu Recht. Völlig zu Recht. Dass Keller das Fenster aufschneiden wollte, obwohl es offen war, will ich vergessen. Siehst du? Psst! Eine andere Sache ist die Methode, die ihr bei eurem Vorgehen anwendet. Zu kompliziert. Ich habe mich oft gefragt, warum in der Regel so umständlich gearbeitet wird. Weil keine wirklichen Profis am Werk sind. Also hören Sie, Herr Kommissar. Wirkliche Profis arbeiten einfach. Sie wissen genau, dass der Polizei zu wenig Leute und vor allem zu wenig geschulte Leute zur Verfügung stehen, um gegen wirkliche Profis erfolgreich vorgehen zu können. Wenn die Polizei einen wirklichen Profi fängt, hat sie einfach Glück gehabt. Alles in allem, Feller und Keller, ihr seid kriminalistisch gesehen Amateure. Aber das ist hart, Herr Kommissär. Das müssen Sie zurücknehmen. Ich weiß nicht, Feller und Keller. Neben dem Tresor hing ein Arbeitsmantel an der Tür. Und? In seiner rechten Seitentasche befanden sich 28.000 Franken. Scheiße. Ja, was soll ich da sagen? Als ich an dem Abend nach Hause kam in euren Autofriedhof, lag Höchstädtler immer im Bett. Schlief wie ein Murmeltier. Einbrechen strengt an. Ich legte mich neben ihn und er wachte auf. Nun, dann kam's, wie's kam. Ich zog mit ihm in seine Wohnung, in ein Durcheinander, wie es nur ein 7-mal verheirateter Junggeselle veranstalten konnte. Ich räumte auf, ich stellte Blumen in die Vasen. Wir schliefen noch viele Nächte miteinander. Wir waren glücklich, bis vorgestern, als ob ein trockener Ast bräche. Er lag da, den Kopf gegen die Badewanne gelehnt. Was am Abend davor geschehen war, wisst ihr besser als ich. Wir können nichts dafür, dass er gestorben ist. Sag ich auch nicht. Aber die letzten Stunden hat er mit euch verbracht. Nicht mit mir. Es war seine Idee. Wir hatten uns zufällig getroffen, vorm Gerechtigkeitsbrunnen. Wir tranken 1-2 Liter zusammen. Und bei Wirtschaftsschluss platzte er mit seinem Plan heraus. Was macht das Einbrechen? Immer noch für die Anfänger? Anfänger? Was wissen Sie denn? Ich weiß zum Beispiel, dass seit 10 Jahren kein Geldschrank mehr mit der Teppichmethode gestohlen worden ist. Habt ihr einen neuen Trick? Wir sind ehrlich geworden. Scheiße. Oh. So kann man das sagen. Die Katastrophe dabei ist, dass das Ehrlichsein auch kein Geld einbringt. Was meinen Sie, was auf dem Altwagenmarkt los ist? Nichts. Stricto nichts. Für den Totalschaden löse ich gerade mal 500 Franken. Scheiße. Jetzt reicht's, ja? Feller. Keller. Ich habe einen Plan. Er hatte überhaupt keinen Plan. Er sagte das auf gut Glück. Ja. Was für einen Plan denn, Herr Höchstädtler? Wir machen noch einen Bruch zusammen. Einen letzten. Unser Alterswerk. Aber diesmal bin ich der Chef. Diesmal machen wir es professionell. Das war schon eine Überraschung. Sogar Keller war ziemlich von den Socken. Super fand ich das. Super! Wenn Keller die 10 Gebote aufgesagt hätte, hätten wir nicht erstaunter sein können. Vor allem, mich verblüffte seine ungewohnte Wortwahl so, dass ich verdutzt nickte. Das perfekte Verbrechen, was? Sagte ich zu Höchstädtler. Das perfekte Verbrechen, was? Einfach rein und raus, genau. Und wie sieht Ihr Plan aus? Alles zu seiner Zeit. Natürlich hatte er nicht den Hauch einer kriminellen Idee. Und wann geht's los? Jetzt. Er hatte den alten Chevy nicht mehr. Mm. Er hatte jetzt einen kleinen Citroën. Seltsamerweise waren Keller und ich hinten eingestiegen, sodass Höchstädtler sich wohl wie ein Taxichauffeur fühlte. Keller hockte hinter dem leeren Stuhl und beulte ihn mit seinen Knien so nach vorn, dass er aussah, als habe er 2 Brüste. Genau. Keiner von uns war nüchtern, was auch wieder ganz gut war. Denn so fiel uns nicht auf, wie verwegen Höchstädtler in die Murtenstraße einbog. Eine der Anekdoten, die man sich im Amt erzählt hat, ist so gegangen. Höchstädtler sei, als Rüfenacht einmal krank gewesen sei, höchstpersönlich den ganzen Tag Streife gefahren, aus Lust und Tollerei. Und weil er wieder einmal an der Front sein wollte. Und dabei sei es ihm gelungen, von sämtlichen Radarfallen der Stadt mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt zu werden. Glaub ich gern! Höchstädtler schaltete das Radio ein. Ziemlich anders als die Gefängnisse, in denen Sie waren, lieber Watzlaw Havel. Ein Gefängnis, wohinein sich die Schweizer geflüchtet haben. Weil alles außerhalb des Entweder Gefängnisses übereinander her. Ein Deutscher, der gar nicht so übel Berndeutsch sprach, oder doch eher ein Berner, der es mit dem Hochdeutschen versuchte. Jedenfalls irgendwer oder irgendwas, wir hatten alle den entscheidenden Begriff verpasst, sei ein Gefängnis, aber ein solches, das keine Mauern habe, in dem die Gefangenen sich selber bewachten. Gefangene und Aufseher in einer Person sein. Wer gefangen ist, ist nicht frei. Frei gelten für die Außenwelt nur die Wärter. Eine bernische Strafanstalt kann das aber nicht sein. Da kenne ich mich aus. Die haben Mauern. und Schlösser an den Gittern. Und kein Gefangener bewacht sich da selber. Das nun wirklich nicht. Die stieben nur so in die Freiheit davon, wenn man sie lässt. Man lässt sie eben nicht. Gehen Sie mal auf Radio Bärengraben. Da kriegen wir sicher Musik. Ah, das ist seine Musik. Riesig gut. Herr Kommissär, wissen Sie überhaupt, wohin wir fahren? Höchstädtler antwortete nicht. Ich glaube, seit eben erst wusste er es. Ein voller Mond tauchte die Straße, die Häuser, die Wiesen und Wälder in ein milchiges Licht. Geheimnisvolle Kühe, wie aus einem Traum. Ortstafeln tauchten auf und verschwanden. Und einmal fuhr Höchstädtler so nahe an einem Radfahrer vorbei, dass keine Hand mehr zwischen sie gepasst hätte, oder gerade noch die des Schutzengels. Wir müssen nach unten, in den Keller. Es ist niemand im Haus. Ja, woher wissen Sie das? Der Hausherr ist in Zürich. Er hat eine Rede gehalten, er hat sie gehört im Radio. Ausschnitte. Er liegt jetzt sicher in der Fürstensuite des Burulak und träumt von tosendem Applaus der 7 Bundesräte und des ausländischen Staatsgastes, für den die Rede bestimmt war. Blech Valencia oder so einer. Wir haben bis morgen früh Zeit. Ja, wenn Sie es sagen. Alles klar, Chef. Das ist die Tür zum Keller. Tresor? Hast du irgendwo eine Eisenbahn gesehen? Oh. Flaschen. Ja, Weinflaschen. Das perfekte Verbrechen. Weinflaschen. Vetter, welchen Jahrgang haben Sie? 1921, warum? 21, 50. Hier. Oh. Da, für Sie. Danke. Eine Flasche Ihres Jahrganges. Und Sie, Keller? 1931. Also, ich habe immer gewusst, dass er eitel ist, aber das geht zu weit. Er ist ein 1925er. Da, Keller, für Sie. Was ist das für einer? Können Sie nicht lesen? Natürlich kann ich lesen. Also das da am Anfang des Wortes, das ist ein... Das ist ein... Ein Burgunder? Fast, Keller. Ein Bordeaux. Ja, für jeden eine Flasche seines Jahrganges. Oh, das Beste vom Besten. Ich stürmte die Treppe hoch. Ich war stinkesauer. Ein Bruch wegen 3 Weinflaschen. Höchstädtler folgte mir, langsamer. Oben im Vorraum stand mächtig ein Koloss. Er war, weil ihn einzig das Licht der Kellertreppe beleuchtete, nur als Schatten zu sehen. Er packte mich mit seinem Pranken. Ich war zu erschrocken, auch nur einen Mucks zu tun. Und dann war Höchstädtler auch schon da. Höchstädtler! Sie? Sind Sie nicht im Burulak? Und Sie sind Feller. Woher kennen wir uns? Wo ist Keller? Dort unten. Woher kennen Sie mich? Ich kannte Sie. Vor 10 Jahren. Und in Zürich bin ich nicht, weil mir nach der Rede gar nicht gut war. Kein Bundesrat hat mit mir überhaupt geredet. Und auch sonst. Ich wollte nur noch heim und schlafen. Habe ich auch getan, bis Sie mich mit Ihrem Getöse geweckt haben. Ah, auch Sie, Keller. Freut mich. Der Höchstädtler wollte mich in das Licht führen. Hab mir einen uralten Wein angedreht. Aber mit mir macht man sowas nicht. Mit mir nicht. Hab ihn umgetauscht. Zeigen Sie her. Ein 86er Gallon Segur. Brav. In ein paar Jahren wird der sehr gut munden. Kommen Sie. Wir fanden uns in einer Küche wieder. Helles Licht, Chromstahl, sienerote Platten am Boden. Ein Tisch mit Holzhockern, auf die wir uns setzten, während der Schriftsteller die Flasche öffnete. Die von Höchstädtler. Sorgsam. Sehr sorgsam. Ja. Er roch am Flaschenhals und am Korken. Dann holte er eine Kristallkaraffe aus einem Wandschrank und dekantierte den Wein. Etwas hastig, wenn ihr mich fragt. Genau. Was verstehen Sie von Wein? Eine ganze Menge, Lady, eine ganze Menge. Der Schriftsteller schenkte jedem ein Glas voll, hob seines, schnüffelte nochmals daran und nickte uns dann zu. Wir tranken. Der Wein schmeckte so wunderbar, dass wir alle bewegungslos dasaßen, verzaubert und den fernen Echos aus besseren Welten lauschten. Tief verschwundenen Gesängen, die unsere toten Lieben wieder zum Leben zu erwecken versprachen. Keller! Dann stellte der Schriftsteller sein Glas ab und sagte: Was wollen Sie hier, Höchstädtler? Was wollen Sie hier, Höchstädtler? Ich... Es klingelte. Aber wie? Oh, die Polizei. Habe ich ganz vergessen. Ich habe die 117 gerufen, als ich euren Lärm hörte. Ich komme! Bewegung! Hab ich dich endlich, Höchstädtler! Rüfelnach! Hände hoch! Nun mal langsam. Ein Missverständnis, Herr Kommissär. Tut mir leid, das sind Freunde von mir. 10 Jahre lang habe ich ihn beschattet. Wenn er mit seiner Schlampe unterwegs war, wenn er es allein versuchte, nie habe ich ihm was nachweisen können. Aber heute ist er dran. Sie sind hier im Kanton Neuchâtel, Rüfenach, nicht zu Hause. Noch nie was von Amtshilfe gehört? Darum ist ja mein Kollege mit mir. Sag was, Henri. Je les embarque ou quoi? Oui, sofort. Une minute. Der da ist also Ihr Freund. Ja. Sie sind also mit einem Mann befreundet, der Recht und Unrecht nicht unterscheiden kann. Ja. Oder will. Ja. Der mit einer Vorbestraften in wilder Ehe lebt. Ja. Der einbricht bei Ihnen, seinem Freund. Ja. Je crois que ça suffit, Karl-Heinz. On amène toute la bande et terminé. Inzwischen allerdings hatte der Schriftsteller auch meine Flasche offen, einen Latour von 1921 und 2 Gläser vollgeschenkt. Für die, die noch nichts hatten. Der einheimische Polizist schluckte mit Würde. Und weil er Rüffelnacht energisch zuwinkte, setzte auch der das Glas an die Lippen, nahm einen Mund voll. Befehl war Befehl und hier, in einem fremden Kanton, hatte sein Kollege die uneingeschränkte Befehlsgewalt. Auch wenn er nur ein Wachtmeister war. Santé, Kommissar. Santé, Sergeant. Dann allerdings war es Rüfenacht, als habe das Paradies ein Leck und rönne just in ihn hinein. Er fühlte eine wilde Hitze in seiner Brust. Und die Eisenringe, die ihm das Herz seit immer fesselten, zersprangen. Alles öffnete sich in ihm. Stimmen riefen. Sonnen schienen. Rüfenacht atmete tief ein und aus. Und sein Kopf glühte. Weine aus dem Pojak sind die besten. Nichts zu machen. Aber, Rüfenacht. Nichts ist mehr wie früher. Typen, die wir in der Terroristenkartei fischiert haben, leiten plötzlich parlamentarische Untersuchungskommissionen. Gerade war noch einer Kommunist. Und nun ist er ein Ehrenmann. Der Pfarrer meiner Gemeinde ist schwul. Der Verwaltungspräsident meiner Bank sitzt im Gefängnis. Sie werden sehen, der nächste Schwingerkönig ist ein Neger. Ständig verhafte ich die Falschen. Das geht uns allen so, Rüfenacht. Rüfenacht weinte weiter. Durchs Fenster fiel das erste Morgenlicht. Helles Blau. Der Schriftsteller stand auf und löschte alle Lampen. Langsam, bedächtig. Als habe er ihnen einen Befehl erteilt, erhoben sich auch alle anderen und gingen hinter ihm drein ins Freie. Ein rosa Streifen am Horizont. Kühle Luft. Vögel zwitscherten. Es ist soweit, Höchstädtler, sagte der Schriftsteller. Es ist soweit, Höchstädtler. Und half ihm in einen der beiden Mäntel, die im Kasten gehangen hatten. Beide grau, beide gleich. Los! Los! Sie gingen ohne einen Abschied den Gartenweg hinunter, durchs Tor und sich in der Mitte der Straße haltend dem Glanz der immer noch verborgenen Sonne entgegen. Mit jedem Schritt sahen sie sich ähnlicher. Sprachen sie miteinander oder schwiegen sie? Dröhnend stieg der Sonnenball aus dem Horizont und verwandelte sie in Schattenrisse. Bald war das Licht des Himmels so hell, dass sie in ihm verschwanden. So starben sie, der Schriftsteller und Höchstädtler. Ich war doch dabei. Er starb im Bad. Das kommt dann noch dazu, Claire. Wie ein Ast, der bricht. Ach, Claire. Sagen Sie es nur, Killer. Später. Später. Nicht jetzt. Danke, Keller. Sie hörten Der Pensionierte, Fragment eines Kriminalromans von Friedrich Dürrenmatt, als Hörspiel bearbeitet und mit einem Schluss versehen von Urs Widmer. Die Personen und ihre Sprecher waren Claire Hannelore Hoger, Höchstädtler Matthias Habig, Rüfenacht Bodo Primus, Feller Helmut Vogel, Keller René Anderhuber, Ellenberger, Helmut Wöstmann, Bottiger, Andreas Serda, Schriftsteller Peter Ahrens, Henri, René Swiss. Ton Heike Wey, Schnitt Regina Kraus, Regieassistenz Tatjana Raff, Musik Peter Zwetkow, Regie Urs Widmer. Produktion Südwestfunk, Mitteldeutscher Rundfunk 1997. Dramaturgie Klaus Schmitz.